Besonders dankbar müssen wir dem Berliner Tageblatt für die Offenheit sein, mit der es berichtet, dass außer den offiziellen Beratungen hinter den Kulissen noch inoffizielle Beratungen gepflogen würden, die wichtiger seien als die öffentlichen Beratungen. Was steht uns nun bevor? Die Leser des Hammer wissen Bescheid durch die Ausführungen des Oberfinanzrates Dr. Bang. Interessant ist nur, dass jetzt die Juden die Maske fallen lassen und offen zugestehen, dass das Transferproblem ungelöst bleiben müsse, dass bisher in keiner Weise Klarheit darüber bestehe, wie Deutschland in einem Normaljahr Zahlungen auf das Reparationskonto leisten solle, dass ein Ausfuhrüberschuss unmöglich sei, da wir im Monat April vorigen Jahres allein einen Einfuhrüberschuss von 400 Millionen Goldmark aufzuweisen hatten, da die großen Absatzmärkte der Welt, vor allem die Übersee Deutschland, verschlossen seien. Jordan gibt ganz offen zu, dass natürlich die Vereinigten Staaten durch prohibitive Zölle geschützt werden würden, dass man in Südamerika und Ostasien den Deutschen fernerhin nicht gern als Konkurrenten begegnen würde, dass die Dominien Englands ohnehin verschlossen bleiben, dass Russland späterhin wieder einen guten Markt für die britischen und amerikanischen Exporteure abgeben würde, dass man in dieser Weise allmählich den Erdball umspanne, ohne dass viel für Deutschland übrig bliebe. Es sei denn, dass Deutschland nach dem Nordpol exportieren wolle. Eine zweite Möglichkeit der Befriedigung der Gegner durch Sachlieferung hält er ebenfalls für unmöglich. Er schreibt, sie werden nur im beschränkten Maße zur Deckung der Jahresforderung von 2,5 Milliarden Goldmark beitragen können. Es bleiben nur noch zwei andere Möglichkeiten übrig. A. Die Aufnahme ausländischer Investitionen in die deutsche Wirtschaft, die ja auch im Dowes-Abkommen vorgesehen sei, jedoch nur als Sicherheitsventil. B. Die Ausführung großer öffentlicher Werke in den alliierten Kolonien und nichtgläubiger Staaten. Er führt für diesen Vorschlag ein Beispiel an, das wir im Wortlaut bringen wollen. Ein Beispiel erläutert ihn am besten. Argentinien möge sich mit dem Gedanken tragen, seine Hafenanlagen in beträchtlichem Maße auszubauen, aber nicht über die erforderlichen flüssigen Mittel verfügen, um diesen Plan in die Tat umzusetzen. Deutschland könnte in diesem Falle sowohl die Materiallieferungen übernehmen als die Arbeitskräfte stellen. Die Entlohnung solcher Leistungen würde dann durch die Ausgabe von Bonds seitens der argentinischen Regierung erfolgen, die direkt den alliierten Reparationsgläubigern ausgehändigt würden. Auf diese Weise wären Realwerte aus Deutschland an die Gläubigerstaaten transferiert, ohne deren wirtschaftliche Struktur zu erschüttern, und Argentinien hätte einen praktischen Nutzen. Offener und zynischer können die Pläne des internationalen Börsenkapitals nicht enthüllt werden. Schon heute müssen die Besitzer des produktiven Kapitals, die Landwirte und Industriellen, Tag aus, Tag ein arbeiten, um ihre Steuern und die Zinsen für das Bankkapital aufbringen zu können. Die Investierung fremden Kapitals macht sie restlos zu Tagelöhnern dieses Kapitals. Besitzt auch der geduldige deutsche Spießbürger nicht die genügende Schärfe des Nachdenkens, um die täglich zunehmende Versklavung erkennen zu können? Das Ungeheuerliche des unter B erwähnten Vorschlages müsste doch wohl jedem die Augen öffnen. Man denke nur einmal über die Ungeheuerlichkeit nach, dass wir für Argentinien unentgeltliche Arbeit übernehmen sollen und deutsche, von deutschen Müttern geborene deutsche Arbeiter als weiße Sklaven nach Argentinien exportieren sollen und dass die Entlohnung der Arbeiter, denen man vielleicht nur zu essen geben wird, in Bonds seitens der argentinischen Regierung geschieht, nicht etwa dem Arbeiter ausgezahlt wird, sondern die direkt den interalliierten Reparationsgläubigern ausgehändigt werden soll. Das ist Handel mit weißen Sklaven, nichts anderes. Deutsche Arbeiter, eure Führer haben euch seit 50 Jahren vorgepredigt, nieder mit dem Kapitalismus. Und jetzt seht ihr diesen Kapitalismus auf dem Gipfel seines höchsten Triumphes, und zwar unterstützt von euren Führern. Durch diese Machenschaften dieser von der internationalen Großfinanz ausgehaltenen Führer sollt ihr jetzt verfrachtet werden, wie einst vor 100 Jahren die von den Sklavenjägern zusammengetriebenen Schwarzen. Ihr sollt in fremden Ländern Sklavendienste leisten, ohne Entlohnung. Wie lange noch werdet ihr, durch Phrasen betrunken gemacht, hinter euren marxistischen Führer herlaufen? Es ist verzeihlich, dass ihr den Betrug nicht durchschaut, da ja auch große Teile der Industriellen, die doch bessere Schulbildung haben als ihr, den Betrug nicht merken, sondern wie die Mäuse dem Rattenfänger von Hameln, ihre sogenannten Führern, in den Abgrund und ins Verderben folgen. Im Mittelalter mussten alle paar Jahrzehnte neue Gesetze den Juden das Halten von christlichen Sklaven verbieten. Wann wird sich in Deutschland eine Regierung finden, die ähnliche Gesetze ausarbeitet, die die Arbeiter und produktiven Erwerbsstände schützt vor der Versklavung durch das raffende Kapital? Wann wird sich eine Regierung finden, die nun endlich einmal die Dinge beim richtigen Namen nennt, die in das Volk hineingeht und das Volk aufrüttelt zum Befreiungskampfe, um es vor ewiger Versklavung zu schützen? Dem Berliner Tageblatt gebührt Dank, dass es offen die Pläne der internationalen Bankiers enthüllt hat. Pläne, vor denen wir schon längst warnten, die aber der Masse glaubhafter klingen, wenn sie von jüdischer Seite offen eingestanden werden. Major Fleischhauer, Erfurt.